Mansfeld und der Halberstädter weichen in die Niederlande. Im nächsten Jahre, am 27. Juli 1623, erleidet Christian bei Stadtlohn im niedersächsischen Kreis, den er vergebens gegen den Kaiser bewaffnen will, eine völlige Niederlage. Bald darauf stirbt er. Tilly lässt seine Truppen in Niedersachsen überwintern, eine wahre Geißel für das unglückliche Land. Bethlen Gabor, der inzwischen wieder Krieg begonnen hatte, muss im Wiener Frieden auf die beiden schlesischen Herzogtümer Oppeln und Ratibor verzichten. Gegen das übermütige Treiben Tillys, der den Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel aus seinem Lande verjagt, sucht der gedrückte niedersächsische Kreis auswärtige Hilfe. Nach vergeblichen Ausgleichsversuchen verhandelt England mit Frankreich, das sich selber bereits durch das Umsichgreifen der Spanier am Rhein bedroht fühlt und sich mit Savoyen und Venedig zu einem Verteidigungsbündnis zusammengeschlossen hat. England bricht 1624 die Beziehungen zu Spanien ab, mit dem auch die Niederlande wieder im Krieg stehen. So hat sich aus der böhmischen Rebellion bereits ein europäischer Krieg entwickelt. 1624 zum leitenden Staatsmann Frankreichs geworden, hat der zielbewusste Kardinal Richelieu ein Bündnis mit England abgeschlossen, um ein Heer unter Mansfeld am Niederrhein aufzustellen. Die Schweden machen sich zum Eingreifen bereit. Aber in raschem Zugreifen kommt ihnen der ehrgeizige Christian IV. Von Dänemark zuvor, der sich als Herzog von Holstein durch das Verbleiben Tillys in Niedersachsen bedroht fühlt und für den Besitz der Stiftslande Verden und Bremen fürchtet, wo sein Sohn Bischof ist. Auf einem Haager Kongress verbündet er sich mit England und den Niederlanden am 9. Dezember 1625. Der König will ein Heer aufstellen, seine Bundesgenossen werden Subsidien zahlen. Der niedersächsische Kreis wählt Christian zum Kreisobersten und bewilligt ihm die notwendigen Rüstungen. Bei Itzehoe, Bremen und Verden sammeln sich seine Truppen. Maximilian, der auch Mansfelds in den Niederlanden zu neuen Kräften kommen sieht, ist allein den aufsteigenden Gefahren nicht gewachsen. Er fordert ein eigenes kaiserliches Heer. Der Kaiser wendet sich in seiner Notlage an den böhmischen Edelmann Albrecht von Wallenstein, der ihm schon früher die Aufstellung eines Heeres angeboten hatte. Da steht nun eine der eigenartigsten Persönlichkeiten der deutschen Geschichte vor uns. Ein harter Mann von mächtigem Ehrgeiz, der über Elend und Zusammenbruch seiner Standesgenossen hinweg zu fabelhaftem Reichtum gelangt ist, indem er mit der kaiserlichen Gunst wucherte, die ihm für seine Treue im böhmischen Aufstand zuteil geworden. Im geeigneten Augenblick über die erforderlichen Bargelder verfügend, konnte er die Güter der Geächteten um einen geringen Preis kaufen. Von Haus aus war er als früh verwaistes Kind eines bescheidenen mährischen Adligen nicht reich. Erst die Ehe mit der Witwe Lucretia von Landeck, die, älter an Jahren, ihm durch ihren Tod bald den Weg zu neuer Ehe freimachte, gab ihm die notwendigen Mittel. Und wie versteht er, sein Geld zu vermehren und seinen Besitz zu verwalten? 68 Güter im Werte von 5 Millionen Gulden gehören ihm. Für 150.000 Gulden erwirbt er im Jahre 1622 die Herrschaft Friedland und erhält den Titel eines Herzogs von Friedland. 2 Jahre später wird sein Besitz, 4.000 Quadratkilometer mit 9 Städten und 57 Schlössern und Dörfern, zu einem Reichsfürstentum im lehnsrechtlichen Verbande von Böhmen erhoben. Selten gibt es einen tadelloseren, aber auch rücksichtsloseren Verwalter als den Herzog. Er hat seine Verwandten mütterlicherseits kalten Herzens aus dem Besitz von Gitschin gestoßen. Nun erhält dieser merkwürdige Mann den Auftrag, eine eigene kaiserliche Armee aufzustellen und ihr Capo, das heißt Generaloberster Feldhauptmann und kaiserlicher Armada zu sein. Alsbald steht ein Heer auf den Beinen, mannigfaltig zusammengesetzt, vielfach aus Abenteurern, die dem neuen Glücksstern nachgehen wollen. Für Ernährung und Erhaltung der Truppen hat Wallenstein sein eigenes, gewalttätiges, aber außerordentlich wirksames Rezept. Die einzelnen Stände und Kreise müssen für Sold und Unterhalt der Truppen genau bemessene Geldsummen aufbringen. Wallenstein ist in der Soldberechnung sehr großzügig. Er nimmt auch Abteilungen hinein, die erst aufgestellt werden müssen. Soldat und Feldherr befinden sich dabei sehr wohl. Inzwischen ist auch König Christian vom Administrator Christian Wilhelm von Magdeburg verstärkt bis Hameln an der Weser vorgedrungen. Tilly lagert im Braunschweigischen und Hildesheimischen. Wallenstein, der im Spätherbst den Marsch nach dem Norden angetreten, im Halberstädtischen und Magdeburgischen. So muss das niedersächsische Land die Last von 4 übermütigen Heeren tragen. Wallenstein führt ein starkes Regiment. Der kaiserliche Feldherr lässt sich nichts von Tilly und Maximilian sagen. Er duldet evangelische Soldaten in seinem Heer und geht in jeder Weise seinen eigenen herrischen Weg. Ein blutiger Frühling zieht herauf. Das erste Waffenkreuzen geschieht zwischen dem Friedländer und dem Grafen Mansfeld. Dieser greift am 15. April 1626 die kaiserlichen Schanzen bei der Dessauer Elbbrücke an, wird im Gegenstoß geworfen und kann sich nur durch die auffallend langsame Verfolgung Wallensteins retten. Christian IV. Aber will trotzdem nach Schlesien vorstoßen, um mit Bethlen Gabor, der wieder im Krieg mit dem Kaiser steht, gemeinsam operieren zu können. So sendet er dem Mansfelder, der sich nach Schlesien gewendet hat, Johann Ernst von Weimar mit Verstärkung nach. Aber die Schlesier wagen den Anschluss nicht. Mansfeld geht über den Jablunka-Pass, ihm voraus zieht Johann Ernst, mit dem er in Uneinigkeit steht. Doch kommt es auf diesem Kriegsschauplatz, trotz der Vereinigung mit Bethlen und obgleich die verfolgende Armee Wallensteins durch Krankheit und Erschöpfung schwer leidet, zu keinem Aufschwung der protestantischen Waffen. Mansfeld, durch Bethlen, der wieder mit dem Kaiser unterhandelt, enttäuscht, wendet sich mit 12 Gefährten nach Venedig, um hier Kriegsdienste zu nehmen, als er im Morgenrot des 19. November 1626 zu Ratona bei Sarajevo aufrecht auf seine Begleiter gestützt stirbt. Ein Soldat. Bald darauf stirbt auch Johann Ernst. Bethlen Gabor aber hat indessen schon seinen launischen Krieg durch den Frieden von Leutschau aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse beendet.